A23 Satzmelodie. Fragesätze ohne Fragewort. Hören Sie und sprechen Sie nach. Kommen Sie mit dem Auto? Möchten Sie ein Einzelzimmer? Möchten Sie ein Zimmer mit Bad? Haben Sie Gepäck? Möchten Sie lieber einen Tee? Möchten Sie Marmelade? Bekommst du einen Orangensaft? Haben Sie noch einen Wunsch?